Ich bin auf Tasch die ganze Nacht. Bra, ich bin auf Tasch die ganze Nacht. Ja, ich bin auf Tasch die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Ja. Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr die ganze Nacht. Ja, ja, ja. Du willst am Rad drehen? Ich soll dir dein Ansehen. Bruder, nicht nötig spicken, aber darf nicht hinabgehen. Du gibst dir ein Sandwich, irgendwo bei Subway. Ich komm rein und schieß, ist der Landschuh ab 18. Ich steh auf scharfe Waffen, auf Kokain und Schlampen. Der Rest sind alles Waffen und steh nur in meinem Schatten. Ich sag das Gucci-Waffen, ich bin Ukro, fick die Staaten. Zu viel Hass im Magen, wie zu viele tiefe Narben. Ich schieß auf deinen Laden, ich leg meine Feinde baden. Leg euch ein paar Nasen, ich will Steine bunt. Ich lass auf fette Blasen. Bro, ich bin auf das die ganze Nacht. Suka, geh mal Kokain. Mach die ganzen Huren schöne wach. Ja, das ist die weiße Medizin. Bro, ich bin auf das die ganze Nacht. Suka, geh mal Kokain. Mach die ganzen Huren schöne wach. Das ist unsere weiße Medizin. Ich bin auf Gas die ganze Nacht. Stuka, gib mal Kokain. Mach die ganzen Huren schöne wach. Huren wollen bisschen Kokain, verzockt 7000 bei einem Pokerspiel. Darum wieder mal den ganzen Monat dealen, damit ich Flaschen köpfen und unseren Sofa lieb. Kapital, Ferrari, K.A., Ella, zieh an. Ella, flieh, Sprengram, Dynamit, Gangster, Dynastie, Lenkrad. Mit Stier, Belgrad, riskier viel Haft, wie Lakis, nicht scharf. Ganze Nacht auf Tasche mit deiner Frau gefickt. Auf deiner Couch, in deinem Bezirk, in deinem Haus, du Peach. Lass Rapper reden, bei uns redet nur die Uzi. Google, Haare, pure Ware, gute Tage, Schüsse aus G. Gucci, Louis Prada, Boutique, rast durch Kuh, dann Fahrer mit Sie. Fahrer schmeckt nie, scharf Appetit, wir sind stark, verbrannt an Susi. Kleine Kinder, Kind, pack paar Kilo, deine miesen Stars sind gerade hart am Minus, lass dich scharf danach, wir bleiben wach, da am Mikro, Welker, ich hab, zieh zum Wester, bro, ich bin auf das die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Zucker, geh mal Kokain. Mach die ganzen Huren schöne wach. Ja, das ist die weiße Medizin. Bro, ich bin auf das die ganze Nacht. Zucker, geh mal Kokain. Mach die ganzen Huren schöne wach. Das ist unsere weiße Medizin. Bro, ich bin auf das die ganze Nacht. Zucker, geh mal Kokain. Mach die ganzen Huren schöne wach.